Gestern früh am Morgen des 13. März habe ich mich nicht wie üblich bei der Redaktionssitzung von Radio Korax eingefunden, sondern stattdessen habe ich mich zu einem Ort begeben, zu dem mich meine üblichen Wege eigentlich nicht führen. Die Hafenbahnbrücke in Halle, auf der Höhe der Saaleaue in der Nähe der Pferderennbahn. Die Brücke über die Saale besteht aus einer skelettartigen Metallkonstruktion. Wenn man zur Mitte der Brücke geht, kann man dort eine schlichte, metallene Gedenktafel entdecken. Karl Meseberg, der Führer der revolutionären Matrosenkompanie Halle, wurde auf dieser Brücke in der Nacht vom 13. zum 14. März 1919 feige ermordet und in die Saale geworfen. Am 19. März wurde sein Leichnam gefunden. Tausende der besten hallischen Arbeiter gaben ihm das letzte Geleit zum Südfriedhof. Das ist die Inschrift der Gedenktafel, die auf der Hafenbahnbrücke in Halle zu finden ist. Ich habe mich an diesen Ort begeben, weil ich gehört habe, dass hier ein Gedenken stattfinden soll. Denn am 13. März 1919, vor 100 Jahren, ist der revolutionäre Matrosenführer Karl Meseberg von Freikorpssoldaten ermordet worden und in die Saale geschmissen worden. Nee, heute bin ich nicht zuständig. Aber das Einzige, was ich gerne machen würde, im Bild, wie immer. Tatsächlich finden sich an der Mitte der Brücke etwa 10 bis 12 Menschen ein. Ich bin der einzige Vertreter der jüngeren Generation. Die Gedenkminute beginnt mit einer Gedichtrezitation. Man sagt, es starben viele um das Recht. So merkt euch, sie sind ums Recht gestorben. Vergesst es nicht, sonst war ihr Sterben ungerecht und nur zu Unrecht wären sie verdorben. Man sagt, für Freiheit gaben sie ihr Blut, ein Tauschgeschäft, das sie nicht überleben. Ihr, die ihr überlebt, merkt euch gut, für Freiheit haben sie ihr Blut gegeben. Der Zukunft opfern ihre Gegenwart und mehr hat keiner, mehr nennt keiner sein. Die ihr es später lest, bedenkt es hart, denn euer Gegenwart gilt dieser Stein. Ein Gedicht von Berthold Viertel, Gedenkstein, passt auch zur Gedenktafel für Karl Meseberg. Mein Name ist Hans-Joachim Gunkel, man nennt mich Hajo, im Kreis der Linken. Und ich bin eigentlich nichts mehr als wie der Sprecher der Arbeitsgruppe Gedenktage und Gedenkstätten. Also ich erinnere immer wieder daran, also jetzt ist das dran, jetzt ist das dran. Mehr tue ich nicht und ich bin selber überrascht gewesen aufgrund unserer Veröffentlichung, wie viel jetzt hier zu dieser Gedenktafel gekommen sind. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die immer wieder in Halle an die Geschichte der Arbeiterbewegung erinnern. Heute also ein Gedenken an Karl Meseberg. Wir haben Karl Meseberg gedacht, der vor 100 Jahren ermordet worden ist, hier an der Brücke und in die Saale geworfen. Und es ist wert, an ihn zu denken, denn er führte die revolutionäre Matrosenkompanie, um die Errungenschaften der Novemberrevolution zu verteidigen. Denn die Errungenschaften der Novemberrevolution, die unterlagen starken Angriffen der Reaktion. Nun ist das ja nicht das erste Mal, dass so ein Gedenken stattfindet. Vielleicht können Sie sagen, wer das organisiert und wie oft sowas stattfindet. Ja, also organisieren tun wir es. Die Arbeitsgruppe Gedenktage und Gedenkstätten bei der Linken, bei der Partei Die Linke. Und hier an dieser Stelle gehen wir nicht so also häufig, aber jährlich gedenken wir an Karl Meseberg an seinem Geburtstag am 11. Februar auf dem Südfriedhof. Nun haben Sie gesagt, dass Karl Meseberg für die Errungenschaften der Novemberrevolution gekämpft hat. Sie haben in Ihrer Rede eben auch so ein bisschen gesagt, das hat auch was mit uns heute zu tun. Was hat es denn mit uns zu tun? Ja, also Karl Meseberg, ich setze es mal, sein Kampf ging damals auch schon um soziale Gerechtigkeit. Und dafür stand ja auch die Novemberrevolution. Einführung des Frauenwahlrechts, Einführung des 8-Stunden-Tages. Also ganz einfach, eine Verbesserung auch der Lebensbedingungen der unteren Bevölkerung. Und wenn wir heute davon sprechen, ja, physisch ist hier das Leben gesichert. Aber heute müssen wir davon sprechen, wie groß sind die Unterschiede und die Differenzen der Einkommensverhältnisse. Und daran muss man das messen. Denn ich sage mal, der Wohlstand der arbeitenden Bevölkerung, der wächst langsamer als die Einkommen der oberen Finanzschichten.